C. Also mal ganz ehrlich, ich kann endlich machen, was ich will. Keiner stellt mir blöde Fragen wie, mit wem gehst du weg, wann kommst du nach Hause, warum ist die Wohnung so chaotisch und. Ich muss sagen, ich finde das richtig toll. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es ist, mit jemandem zusammenzuwohnen. Also mal ganz ehrlich, ich kann endlich machen, was ich will. Keiner stellt mir blöde Fragen wie, mit wem gehst du weg, wann kommst du nach Hause, warum ist die Wohnung so chaotisch und. Ich muss sagen, ich finde das richtig toll. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie es ist, mit jemandem zusammenzuwohnen.